Bist du wirklich bei der Stasi? Weißt du überhaupt, was das ist? Die Stasi? Ja, das sind schlimme Männer, die andere einsperren, sagt mein Papa. So. Wie heißt denn dein... Sind Soldaten im Dorf, in Ordnung aus, Mutter, Verbrechen und die Wahl.